l'istituto storico è stata la struttura, ecco, su cui questo convegno, che in realtà è organizzato dalla Marktgemeinschaft e dal Verein, si svolge. Forse avete già cominciato a conoscere la Frau Karin Krieg, che è un po' l'animatrice a cui bisogna rivolgersi anche per tutti i problemi quotidiani di questi due giorni, e quindi soltanto un benvenuto e l'augurio di un buon lavoro. Ecco, la mia qualità di storico dell'età moderna non mi permette di fare un'introduzione o una premessa competente a questo convegno. Devo solo esprimere la mia gioia che si possa finalmente affrontare anche temi che riguardano la mia infanzia, di cui io non sono certo un interprete scientifico, ma che abbiamo vissuto da bambini, noi nati negli anni 30, drammaticamente. La mia prima conoscenza col mondo tedesco è stata, lo posso dire, davanti al muro per 3 ore con un fucile mitragliatore dall'altra parte, al muro, finché appunto si bruciò la casa dietro di me e noi bimbi fummo risparmiati da una rappresaglia che era possibile perché era venuto l'assassinio di un soldato tedesco dietro questa medesima casa in cui noi bimbi eravamo, e quindi queste erano le situazioni normali, ecco, che noi avevamo a 10-12 anni, e per me appunto non certo di rilievo scientifico, ma di rilievo umano e direi quasi sentimentale, insomma, ecco, che ora siamo in grado, in questa nuova Europa senza retorica, ma che dipende proprio anche da questi fatti, nella sua coscienza futura, che noi siamo in grado appunto di affrontare questa nostra memoria. Ecco, io credo che sia di un'importanza fondamentale, quindi al di fuori proprio del recinto dell'Accademia. Ecco, questa è la cosa di cui sono più contento, dando il saluto a professor Schieder e a tutti i membri. Grazie. Grazie, professor Prodi. Vorrei ringraziare specialmente al professor Prodi e al professor Schieder per l'occasione di organizzare questo convegno qui a Trento. Sono 3 istituzioni che si occupano della storia tedesca e italiana, che sono gli organizzatori, direi, di questo convegno: l'Istituto Storico Italo-Germanico, der Verein für Italienisch-Deutsche Geschichtsforschung, das Deutsche Historische Institut in Rom und die Arbeitsgemeinschaft für die neueste Geschichte Italiens. Sono le 3 istituzioni che si occupano quasi sempre con problemi della storia contemporanea in Germania, nella quale sono organizzati non soltanto naturalmente storici tedeschi, ma anche storici di altri paesi, quasi di tutta Europa, fortunatamente anche dell'Europa dell'Est, in questi ultimi tempi. Il tema Deutschland, Italia e Germania fra alleanza e occupazione forse non è un tema nuovo, però un tema non ancora discusso di tutto nei due paesi. Io vorrei dire qualcosa in tedesco forse sul tema. Es ist eines der schmerzlichsten Themen der jüngeren deutschen Vergangenheit oder vor allem der jüngeren italienischen Vergangenheit, die kurze, aber heftige Zeit der deutschen Besatzung in Italien. Sie ist merkwürdigerweise in Deutschland lange gar nicht wahrgenommen worden von der Forschung, wenig erforscht worden und wenn, dann unter dem Stichwort des Verrates behandelt worden, des Abfalls der Italiener. Natürlich gab es immer einzelne Forscher, die sich damit befasst haben, aber im allgemeinen historischen Bewusstsein doch kaum. In Italien ist es eigentlich nicht sehr viel anders gewesen, weil man unter dem Motto der Resistenza und des Antifascismo den Widerstand gegen die deutsche Besatzung behandelt hat, sich aber mit der Besatzung selbst im Grunde auch nie befasst hat. Es sind 3 Punkte, die mir deshalb immer noch wichtig scheinen für die Diskussion und die weitere Forschung. Der erste Punkt ist, dass Besatzung überhaupt in unserem Jahrhundert jedenfalls, aber früher natürlich auch, nicht eine einseitige Konfrontation von Besatzern und Besetzten ist, sondern eigentlich in der Regel, und das ist das Schwierige daran für die historische Beurteilung, immer ein Wechselverhältnis gewissermaßen zwischen Challenge und Response besteht, zwischen dem jeweiligen Besatzungsregime und den Besetzten, sodass sich also zwischen der Beherrschung und der Ausbeutung durch Besatzung immer auch die Frage der Kollaboration ergibt. Gerade auch für die deutsche Besatzung in Italien ist das natürlich ein Thema, das wir jetzt diskutieren müssen. Der zweite Punkt ist, dass die nationalsozialistischen Besatzungsregime in bestimmter Hinsicht in ganz Europa sich ähnelten und mit einer dynamischen Radikalisierung im Zuge des Kriegsverlaufs einhergingen, dass aber sie gleichwohl doch nicht einheitlich überall strukturiert waren, dass militärische und zivile Besatzungsregime nebeneinander standen und unterschiedliche Wirkungen hatten, zum Beispiel in Holland oder Dänemark. In diesem Sinne ist Italien ein Sonderfall als besetzter Verbündeter, war nicht der einzige, andere gab es am Schluss des Krieges ja auch noch, aber mit Sicherheit der allerwichtigste und für beide Seiten deshalb auch das schwierigste Besatzungsverhältnis oder schwierigste Besatzungsregime, das das Dritte Reich ausgeübt hat. Der dritte Punkt ist, dass für die italienische Seite sich daraus die Frage ergibt, gegen wen richtete sich die Resistenza und für die deutsche Seite, wer übte diese Besatzungsherrschaft eigentlich aus? In beiden Fällen, meine ich, werden wir hier diskutieren müssen, wie einheitlich überhaupt die Besatzungsherrschaft war und wie einheitlich der Widerstand dagegen war, die dichotomische Gegeneinandersetzung von Nazifaschismus auf der einen Seite und Resistenza auf der anderen Seite wird sicherlich nicht mehr in dieser Form aufrechterhalten werden können. Aber ich will hier keine Ergebnisse vorwegnehmen, sondern nur ein paar ganz kurze andeutende Fragen eigentlich stellen, die sich aus der Diskussion der letzten Jahre ergeben. Ich habe die Freude, heute drei Referenten begrüßen zu können, wobei wir zuerst Professor Corsini hören werden mit dem Thema La zona delle Prealpi, fra occupazione militare e annessione di fatto. Grazie.